Bei mir soll es jetzt um zwei Teilbereiche gehen, die man natürlich in 20 Minuten herzlich schlecht darlegen kann. Aber ich will es trotzdem versuchen. Es geht um verschiedene Kritikmuster, die innerhalb einer erklärtermaßen antikapitalistischen Linken zu finden sind. Und diese beiden Kritikmuster lassen sich zusammenfassen in zwei Punkten. Der eine Punkt wäre der, dass behauptet wird, der Staat sei nicht Staat des Kapitals, sondern Staat der Kapitalisten. Und der zweite Punkt ist der, der sich dahingehend zusammenfassen lässt, dass ein Widerspruch aufgemacht wird zwischen Kapitalismus oder Kapital auf der einen Seite und Rechtsstaat, Demokratie und Gerechtigkeit auf der anderen Seite. Es wurde ja schon ein Beispiel genannt, also da waren es dann 8 Menschen, die über die Welt herrschen sollen. Es gibt ja auch diesen Sammelband, der bei VSA erschienen ist, von Christine Buchholz herausgegeben, der sich nennt Gipfel der Ungerechtigkeit, wie 8 Regierungen über 6 Milliarden Menschen bestimmen. Das wäre so ein Beispiel dafür. Oder ein anderes Beispiel, bezeichnenderweise auf der Tagung der Marx-Engels-Stiftung von Sabine Kebier vorgebracht. Da behauptet sie, Zitat, Nationalstaaten sind weiterhin die wichtigsten Gegenmächte gegenüber dem Kapitalismus. Also diese beiden Kritikmuster möchte ich kurz darstellen. Will dabei auf die marxistische Tradition zurückgehen, in der diese Kritikmuster auch schon vorzufinden sind, also in dem, was man traditionellen Marxismus nennen kann. Diese Positionen, die einen Gegensatz aufmachen zwischen Kapital oder Kapitalismus auf der einen Seite, Rechtsstaat, Demokratie und so weiter auf der anderen Seite und die kapitalistische Herrschaft im Grunde genommen kapitalistisch denken als Herrschaft von Regierungen oder Personen, diese Kritikmuster finden sich auch im traditionellen Marxismus. In Bezug auf den Staat lassen sich da 2 Positionen unterscheiden. Das eine könnte man eine substantialistische Position zum Staat nennen. Die findet sich zum Beispiel bei Karl Kautsky, also dem Theoriepapst der Zweiten Internationale, der dann sagt, Zitat, einerseits wird der Staat für die Zwecke der Bourgeoisie instrumentalisiert, andererseits aber unterscheidet der demokratische Staat sich dadurch von den früheren Arten von Staaten, dass diese Ausnutzung für die Zwecke ausbeutender Klassen nicht zu seinem Wesen gehört, nicht untrennbar mit ihm verknüpft ist. Also da behauptet ein Vertreter der klassischen marxistischen Sozialdemokratie eben, es gibt im Grunde genommen eine Substanz des Staates, die auf Allgemeinwohl ausgeht, und zwar des demokratischen Staates, und die wird sozusagen nur von außen instrumentalisiert, also durch das Eindringen von Partikularinteressen in dieses Allgemeinwohl-Institut Staat. Die zweite Position ist etwas radikaler, was die Kritik von Politik und Staat betrifft, nämlich die instrumentalistische Position. Die wird vor allen Dingen von Lenin und Marxismus-Leninismus vertreten. Hier wird zwar jeder Staat als Instrument der Klassenherrschaft gedeutet, also auch der demokratische Staat, aber es gibt gewisse Gemeinsamkeiten mit dieser substantialistischen oder sozialdemokratischen Position. Ich will kurz ein paar Thesen anhand von Lenin bringen, wie diese instrumentalistische Staatstheorie aussieht. Und da werden einige von euch wahrscheinlich auch einige Kritikmuster wiedererkennen, die auch in der globalisierungskritischen Bewegung wiederzufinden sind. Und im zweiten Teil möchte ich dann eine Gegenposition bringen, also eine Gegenposition zu dieser staatsinstrumentalistischen Position. Diese Position nenne ich Formkritik oder Formtheorie des Staates. Das werde ich gleich noch erläutern, worum es da geht. Also bei der instrumentalistischen Position wird Klassenherrschaft begriffen als eine Art personaler Herrschaft einer Menschengruppe über eine andere Gruppe von Menschen, und zwar in einer direkten Form. Das heißt, Klassenherrschaft ist für Lenin zum Beispiel, bedeutet, dass eine Gruppe der anderen Gruppe ihre Arbeit oder die Mehrarbeit wegnimmt, und das ohne Entgelt, also Ausbeutung, als ganz allgemeine Definition von Klassenherrschaft. Mit diesem Begriff von Klassenherrschaft versucht Lenin jetzt einen allgemeinen Begriff des Staates zu formulieren. Und zwar ganz universalhistorisch so, als gelte zum Beispiel der Begriff Staat oder der Begriff Klassenherrschaft für die Sklaverei oder für den Feudalismus ebenso für den Kapitalismus. Er geht davon aus, dass diese Herrschaft der einen Gruppe über die anderen, beziehungsweise die Ausbeutung der einen Gruppe durch die anderen, offen zutage liegt und die ausgebeutet werden, im Grunde genommen zu beständigen Protest und Auflehnung, wie er sich ausdrückt, provoziert. Da dieser beständige Protest und diese beständige Auflehnung, also die Leute laufen immer mit der Faust in der Tasche rum, wenn sie ausgebeutet werden, im Grunde genommen dazu führen würde, dass der Staat oder dass die ganze Gesellschaft sich nicht reproduzieren könnte, weil nämlich die Leute sich zum Beispiel bewaffnen könnten und dann einfach diese Gesellschaft oder diese Gruppe, die sie ausbeutet, hinwegfegen könnte. Meint Lenin, es bedürfe eben eines Gewaltapparats, der sie daran hindert. Dieser Gewaltapparat ist bei Lenin der Staat. Damit greift er auf eine Definition zurück, die schon Friedrich Engels, also der Begründer des Marxismus, formuliert hat, nämlich, ich zitiere mal, der Staat ist Staat der mächtigsten ökonomisch herrschenden Klasse, die vermittels seiner auch politisch herrschende Klasse wird und so neue Mittel erwirbt zur Niederhaltung und Ausbeutung der unterdrückten Klasse. Also es gibt einerseits Ausbeutung, die liegt offen zutage, weil sie offen zutage liegt müssen. Also gibt es Protest dagegen oder würde diese Ausbeutung nicht funktionieren? Und deswegen gibt es dann noch einen separaten Apparat, diesen Gewaltapparat Staat, der das Ganze dann reproduzieren soll, also die Menschen davon abhalten soll, zu den Waffen zu greifen. Eine weitere Position, die damit zusammenhängt, besteht darin, dass, wie ich ja gerade schon formuliert habe, Klassenherrschaft ganz allgemein formuliert wird, als Herrschaft einer Gruppe über eine andere, und zwar als personale Herrschaft, also direkte Herrschaft einer Gruppe über eine andere. Und dann wird der Unterschied zwischen verschiedenen Formen von Klassenherrschaft, also die Art und Weise, wie Klassenherrschaft organisiert ist, völlig ausgeblendet. Das heißt, tatsächlich ist es dann auch so, dass für Lenin zum Beispiel die Rechtsbestimmung der bürgerlichen Subjekte, Freiheit, Gleichheit, Zurechnungsfähigkeit zum Beispiel, das ist für Lenin ein bloßes Vorurteil, Zitat, bürgerliches Vorurteil, hinter dem dann die manifeste personale Klassenherrschaft steckt. Freiheit ist für Lenin zum Beispiel, Zitat, immer ungefähr die gleiche, die sie in den antiken griechischen Republiken war, die Freiheit für die Sklavenhalter. Also diese Rechtsbestimmung, die im Kapitalismus anzutreffen sind, dass die Menschen durchaus auch als freie und gleiche und zurechnungsfähige auftreten, das ist für Lenin bloßer Betrug seitens der Bourgeoisie beziehungsweise bloßes Vorurteil, hinter dem dann die manifeste Klassenherrschaft steckt. Diese Klassenherrschaft, ich erwähnte schon, wird personalistisch gedacht, und zwar als Zitat Lenin, Macht eines kleinen Häufleins von Milliardären über die ganze Gesellschaft. Diese Macht wird auch in den Staat hinein fortgesetzt, das heißt, dieses kleine Häuflein von Milliardären bemächtigt sich dieses Instruments Staat vollständig und dieser Staat ist dann eben nichts anderes als Mittel, um diese unmittelbaren Interessen dieser wenigen Milliardäre sozusagen oder dieser herrschenden Klasse durchzusetzen. Also die spezifische Form, also die Art und Weise der Organisation sowohl der Klassenherrschaft, dass das irgendetwas vielleicht mit Tausch zu tun hätte oder irgendetwas mit Rechtsbestimmung von Freiheit und Gleichheit, wird völlig ausgeblendet. Und auf der anderen Ebene wird auch ausgeblendet, dass auch der Staat eine bestimmte Form hat im Kapitalismus, nämlich eine öffentliche Gewalt zu sein, eine außerökonomische Gewalt zu sein und eine Gewalt zu sein, die mittels abstrakt allgemeiner Gesetze herrscht, die ohne Ansehen der Person gelten. Diese Form wird von Lenin vollständig ausgeblendet. Er weiß zwar, dass es das gibt, aber er kann und will auch nicht irgendeinen systematischen Zusammenhang zwischen dieser personal gedachten Klassenherrschaft und dieser Form Rechtsstaat und so weiter denken. Hier gibt es dann also zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, der Staat, das Recht und so weiter sind bloßes Vorurteil, das macht Lenin. Und sagt eigentlich damit, dass es auch eigentlich ein Gegensatz zum Kapitalismus und zur Klassenherrschaft ist, wenn das wirklich wäre. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Möglichkeit, die Kautsky und die Sozialdemokratie eingeschlagen hat, nämlich zu sagen, da das ein Gegensatz ist, da das aber wirklich existiert, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und so weiter, müssen wir sozusagen die Demokratie befürworten und das Recht und gegen das Kapital in Anschlag bringen. Das ist so der Unterschied zwischen beiden Positionen, die aber im Grunde genommen auf einer gleichen Basis arbeiten. Sie können sozusagen nur behaupten, dass es Klassenherrschaft gibt. Sie berücksichtigen nicht die Form dessen Herrschaft, dass es hier um tauschvermittelte Aneignung geht, von Mehrarbeit und Ausbeutung geht. Und auf der anderen Seite wird sozusagen ein Gegensatz zwischen den Bestimmungen des Staats, des Rechts auf der einen und des Kapitals auf der anderen behauptet. Ein zeitgenössischer Theoretiker von Lenin, also von ein Zeitgenosse von Lenin, Eugen Paschokanis, hat dieser bestimmten linken Staatskritik eine Frage gestellt, auf die diese Staatskritik und diese Rechtskritik nicht antworten konnte. Er fragt nämlich in Bezug auf den Staat zunächst einmal, warum wird der Apparat des staatlichen Zwanges nicht als privater Apparat der herrschenden Klasse geschaffen? Warum spaltet er sich von der letzteren ab und nimmt die Form eines unpersönlichen, von der Gesellschaft losgelösten Apparats der öffentlichen Macht an? Und genau diese Frage, warum der Inhalt, also das, was es auch schon in der Sklaverei gibt und im Feudalismus, nämlich Klassenherrschaft, warum der diese Form annimmt, die Form von Staatlichkeit überhaupt und die Form einer Staatlichkeit, die eben eine öffentliche Gewalt ist, die außerökonomische Gewalt ist und mittels abstrakt allgemeiner Gesetze herrscht, also rechtsstaatlich ist in einem sehr eng gefassten Sinne. Diese Frage kann die traditionelle Kritik nicht beantworten und diese Frage wird auch gar nicht in diesen globalisierungskritischen Positionen, die ich jetzt kurz also zitiert habe, gestellt. Damit aber, und jetzt komme ich dann zur zweiten, zur Formtheorie, also zu dem Gegensatz dazu, zur Gegenposition, damit aber könnte man von dieser Formtheorie aus argumentieren, befindet man sich immer noch innerhalb der Art und Weise der Herrschaftsorganisation des Kapitalismus, wenn man behauptet, dass es da einen Gegensatz gäbe zwischen diesen Bestimmungen und wenn man sich affirmativ auf Rechtsstaat, Demokratie und Gerechtigkeit bezieht, um den Kapitalismus zu kritisieren, so als ob diese Bestimmungen nicht systematisch einen inneren Zusammenhang zum Kapitalismus darstellen würden. Formtheorie soll heißen, dass genau hier die Frage beantwortet werden soll, warum der Inhalt, bestimmte Formen von Herrschaft, eine ganz spezifische Form annehmen, also eine bestimmte Art und Weise der Organisation aufweisen, also warum Klassenherrschaft zum Beispiel tauschvermittelt ist und nicht mehr direkt gewaltvermittelte Aneignung, wie im Feudalismus oder in der Sklaverei, wo die einen sozusagen mit der Peitsche aufs Feld getrieben wurden, die Sklaven zum Beispiel, sondern eben tauschvermittelt. Und warum bestimmte Formen von Gewaltorganisation, also das, was man allgemein Staat nennt, warum diese Gewaltorganisation die Form einer außerökonomischen öffentlichen Gewalt annimmt, die mittels dieser abstrakt allgemeinen Gesetze herrscht. Das ist im Grunde genommen die zentrale Intention der marxischen Ökonomiekritik beziehungsweise ihrer politikkritischen Implikationen. Es wird nämlich einerseits versucht zu zeigen, dass diese Reichtums- und Zwangsformen des Kapitalismus, also Ware, Geld, Kapital, Recht und Staat, keine natürlichen Formen sind, sondern historisch spezifische. Und auf der anderen Seite wird aber versucht, diese Formen zu kontextualisieren, das heißt zu zeigen, dass sie in einem systematischen inneren Zusammenhang stehen und man nicht eine Form rausnehmen kann und sie in emanzipatorischer Absicht gegen den Gesamtzusammenhang geltend machen kann. Ein Beispiel ist die Kritik von Marx an Proudhon, einem anarchistischen Theoretiker, der zum Beispiel das Geld abschaffen wollte, aber die Warenproduktion aufrechterhalten wollte. Ein anderes Beispiel wäre zu sagen, wir kritisieren zwar den Kapitalismus, aber das tun wir mittels der Kategorie Recht oder Staat. Und Marx versucht dagegen zu argumentieren und zu sagen, man kann nicht das eine haben, aber das andere nicht wollen. Diese Formtheorie, die Nadja hat ja schon einige Punkte erwähnt, geht davon aus, dass innerhalb des Kapitalismus die spezifische Art und Weise der Vergesellschaftung der Arbeit und der Produkte der Warentausch ist. Das ist das Spezifische am Kapitalismus, an der kapitalistischen Ausbeutung, die es ja auch tatsächlich gibt. Innerhalb dieses Warentauschs, der ein gesellschaftliches Verhältnis von Sachen darstellt, also wo bestimmte Produkte einander gegenübergestellt werden, die in diesem Verhältnis erst, also die Bedeutung Ware annehmen und eine bestimmte Reichtumsform annehmen, nämlich Wert zu sein. Vorher sind sie nur Gebrauchswerte oder nützliche Produkte. Innerhalb dieses Verhältnisses, dieses gesellschaftlichen Verhältnisses von Sachen, gibt es natürlich auch ein gesellschaftliches Verhältnis von Menschen, weil diese Sachen können, wie Marx sagt, ja nicht allein zum Markte gehen. Sie müssen von den Warenbesitzern zum Markte getragen werden. Das Spezifische ist aber nun, dass das gesellschaftliche Verhältnis der Menschen untereinander unter diesen Produktionsverhältnissen des Kapitalismus als gesellschaftliches Verhältnis der Sachen auftritt. Das heißt, die Menschen haben auch nur ein soziales Verhältnis zueinander als Repräsentanten dieser Sachen, dieser spezifisch gesellschaftlichen Sachen, nämlich der Waren. Die Menschen, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Pommesbude gehe und mir eine Currywurst kaufe, dann interessiert mich nicht der Verkäufer oder die Verkäuferin, das ist nicht das Interesse dieses Kaufakts, sondern die Currywurst ist das Interesse. Und umgekehrt ist das allgemeine Äquivalent, das ich in meiner Brieftasche habe, das Interesse des Currywurstverkäufers. Das ist sozusagen alles, was in diesem Verhältnis stattfindet. Und es ist nicht so, dass hinter diesem Verhältnis von Sachen, also von meinem Geld und der Ware Currywurst, noch irgendein menschliches Verhältnis versteckt wäre. Das ist das menschliche Verhältnis, in das ich eingehe, wenn ich einen Kaufakt oder einen Tauschakt vollziehe. Das hat gewisse Konsequenzen für die Menschen, genauso wie es Konsequenzen für die Sachen hat. Also innerhalb des Tausches bekommen die Sachen eine Bedeutung, die sie außerhalb des Tausches nicht haben, nämlich diese merkwürdige Eigenschaft, Wert zu haben und dann später Geld zu sein, Kapital zu sein und so weiter. Da aber nun Menschen diese Verhältnisse eingehen und die Sachen sich nicht selbst zum Markte tragen können, gibt es auch einen Effekt auf die Menschen, nämlich die Menschen, die als Repräsentanten dieser wertgleichen Waren auftreten und frei beweglichen Waren auftreten, die müssen sich, um zu tauschen und dieses Tauschverhältnis überhaupt vollziehen zu können und eben nicht gewaltsam anzueignen, also zu rauben, müssen sich als freie und gleiche Warenbesitzer anerkennen. Die Rechtsform, also das ist die Rechtsform, dieses Willensverhältnis, das stattfindet, ich gebe dir das Geld und dafür gibst du mir die Currywurst. Das ist dieses gemeinsame Willensverhältnis, in dem die Anerkennung als freie und gleiche Warenbesitzer stattfindet. Und diese Anerkennung ist notwendig, damit überhaupt getauscht werden kann. Die Rechtsform ist also, ich zähle mal einen italienischen Rechtstheoretiker, Form des Zusammenhangs des Willens der einzelnen Individuen, die durch die wirkliche Vermittlung der Sachen gesellschaftlich aufeinander bezogen sind. Oder, um jemand anderen zu zitieren, es ist so, dass die Beziehung zwischen den Menschen als Beziehung zwischen Dingen eine besondere Form der Beziehung zwischen Menschen konstituiert. Und zwar bestimmte Rechtsbestimmungen hervorbringen, nämlich auf der einen Seite privatautonome Freiheit und auf der anderen Seite zirkulationsbezogene Gleichheit. Das sind auch reale Bestimmungen der Menschen im Austauschprozess und eben keine bloßen Vorurteile oder Manipulationen. Das heißt, die Menschen sind im Kapitalismus auf dieser Ebene tatsächlich freie und gleiche und als solche anerkannt. Um das ein bisschen abzukürzen, dieses scheinbar so harmonische Tauschverhältnis der gegenseitigen Anerkennung hat aber natürlich den Haken, dass dieses Tauschverhältnis nicht der Zweck der Vergesellschaftung ist, sondern nur Mittel zum Zweck der Vergesellschaftung. Also der Tausch ist für mich nur Mittel, um in irgendein Gut zu kommen und für den anderen vielleicht, um an mein Geld zu kommen. Das heißt, es gibt tendenziell die Intention der Warenbesitzer, diese Aneignungsgesetze, dieses Anerkennen als Freie und Gleiche zu verletzen. Das heißt, zugleich mit dem Anerkennen ist die Intention des Verletzens dieser Gesetze des Warentauschs gesetzt. Also das nennt man in der Gruppensoziologie ja so dieses Freerider-Problem. Ja? Also ich möchte, dass für alle anderen die Gesetze gelten, aber für mich nicht. Also ich möchte da direkt sozusagen an die Güte heran. Dieser Widerspruch ist sozusagen die Grundlage dafür, dass es einer dritten Instanz zwischen jenseits dieser warentauschenden Subjekte bedarf. Und diese Instanz ist der Staat, der eben dieses Anerkennungsverhältnis mit Zwangsandrohung versieht. Also sozusagen die Notwendigkeit des Staates wird aus diesen widersprüchlichen Bedingungen des Warentauschs auf dieser Ebene erklärt. Die Form des Staates hängt aber ebenfalls mit der Rechtsform zusammen, also mit den Rechtsbestimmungen, die die Menschen im Warentausch haben. Das heißt, die Form, mittels der der Staat, wenn er dieses Verhältnis denn garantieren will, das heißt, wenn er Tausch garantieren will, die Form, die der Staat annehmen muss, ist einerseits außerökonomisch, das heißt, der Zwang, den der Staat ausüben will oder sollte, der darf nicht selber die Tauschakte oder irgendwie, also die Aneignungsverhältnisse destruieren, sonst wäre es eben nämlich kein Tausch mehr, sondern direkt gewaltförmige Aneignung, also sowas wie Sklaverei wieder. Also der Staat muss eine außerökonomische Zwangsgewalt sein. Er muss Gewaltsubstitution in der Ökonomie erzwingen, und zwar notwendig, notfalls mittels Gewalt. Der Staat ist andererseits eine recht fixierende und recht garantierende Zwangsgewalt, und indem er das ist, muss seine Form oder die Form seines Herrschens sein, die des abstrakt allgemeinen Gesetzes, das ohne Ansehen der Person gilt, weil innerhalb des Tauschverhältnisses sich die Subjekte nur als freie und gleiche Menschen überhaupt anerkennen. Es geht nicht um konkrete einzelne Menschen, es geht auch nicht um Kapitalisten oder Arbeiter, sondern es geht nur um Rechtssubjekte schlechthin auf dieser Ebene der Betrachtung des Austauschprozesses. Indem also der Staat diese Form annimmt, mittels abstrakt allgemeiner Gesetze das Tauschverhältnis zu garantieren, das Tauschverhältnis aber die bestimmte Vermittlung von Klassenherrschaft ist im Kapitalismus, also der unentgeltlichen Aneignung von Mehrarbeit, indem der Staat also das datiert, indem er wirklich Rechtsstaat ist und wirklich neutrale Instanz ist auf dieser Ebene, garantiert er zugleich das Klassenverhältnis. Das heißt, der Staat es bedarf überhaupt keiner Lobbys oder Gruppen oder irgendwelcher Partikularinteressen, die direkt in den Staat eingreifen, damit der Staat Klassenherrschaft und Kapitalreproduktion auf dieser Ebene praktiziert, sondern der Staat kann sich ganz als neutrale Instanz begreifen und kann diese Anerkennung der Menschen als Freie und Gleiche und als Eigentümer schlechthin vollziehen und dadurch die Klassenherrschaft garantieren. Also hier ist es nicht mehr der Staat als ein Instrument einer Klasse oder irgendeiner Personengruppe, sondern der Staat als Staat des Kapitals selbst, der eben nicht irgendwelche einzelnen Gruppen oder Partikularinteressen offensiv bevorzugt, was er natürlich empirisch auch immer tut, aber darum geht es hier gar nicht. Also der Clou dieser Argumentation besteht also darin zu sagen, es gibt einen inneren notwendigen Zusammenhang zwischen scheinbar oder zwischen auch tatsächlich durchaus gegensätzlichen Bestimmungen. Auf der einen Seite Ausbeutung, verselbstständigte Produktionsverhältnisse und Ungleichheit und Unfreiheit und auf der anderen Seite Gleichheit, Freiheit, zurechnungsfähige Menschen und so fort. Und dieser Zusammenhang, also dieser notwendige innere Zusammenhang ist sozusagen das zentrale Thema der gesamten marxischen Ökonomie und auch seiner impliziten Staatskritik. Es gibt noch zwei andere Elemente, die damit zusammenhängen, mit diesen notwendigen ineinander gegensätzlicher Bestimmungen, auf die ich nur jetzt noch in 2 Minuten eingehen will. Einerseits das, was man den privatrechtlichen Widerspruch nennen kann. Also das bedeutet, dass die Zustimmung, mittels rechtlicher Kategorien argumentiere, dann stimme ich ja der Kategorie Recht zu und sage, die ist an sich etwas was Gutes, was ich befürworten, schützen und so weiter muss. Die Zustimmung zu dieser Rechtsstaatsfunktion oder zu dieser Rechtsfunktion bedeutet also, wie gerade kurz erläutert, immer zugleich auch die Zustimmung zur Klassenstaatsfunktion, das heißt zu dem, was diese Rechtsstaatlichkeit indirekt reproduziert. Das heißt, das ist die erste Ebene des Widerspruchs. Wenn ich Rechte will, dann muss ich auch Ausbeutung wollen. Dann muss ich auch verselbstständigte, unkontrollierte Produktionsverhältnisse wollen, die in Krisen münden. Und das zweite Element ist ebenso wichtig. Das betrifft eher die Eigentümer an Produktionsmitteln. Das heißt, das bedeutet, dass der Staat einerseits also wenn ich jetzt Kapitalist bin, dann stimme ich natürlich der Eigentumsgarantie des Staates zu, weil die ja auch die Produktionsmittel, das Produktionsmitteleigentum als Privateigentum garantiert. Aber was der Staat garantiert, ist nicht das Privateigentum von Kapitalist Krupp, Hösch, Thyssen und irgendwem, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, deswegen die Beispiele, sondern was der Staat garantiert, ist ist der Eigentumswechsel, dass der Eigentumswechsel tauschvermittelt stattfindet und nicht ein spezifisches Eigentum eines spezifischen Kapitalisten, auf das sich der Staat ja dann irgendwie konkret mit einer konkreten Maßnahme beziehen müsste. Das heißt, der Staat garantiert die Herrschaft des Privateigentums an Produktionsmitteln, aber nicht bestimmter Privateigentümer an Produktionsmitteln. Wenn ich als Privateigentümer an Produktionsmitteln, also als Kapitalist, dieser Funktion zustimme, muss ich zugleich der Möglichkeit des Staates zustimmen, mich enteignen zu können, zum Beispiel unter bestimmten Bedingungen. Der zweite Widerspruch ist der öffentlich-rechtliche Widerspruch, der nicht minder relevant ist, wenn es dann um die Frage internationaler Rechte zum Beispiel geht. Dieser Widerspruch, den will ich eigentlich nur mit einem Zitat von Thomas Hobbes darstellen, der hat eigentlich alles schon dazu gesagt. Dieser Widerspruch besteht darin, dass zwar der Staat das Rechtsverhältnis unter den Warenbesitzern garantieren kann, das heißt, er kann mittels Gewalt notfalls eingreifen und diese Rechtsansprüche garantieren, aber das Verhältnis zwischen Staat und den Warensubjekten kann nicht, auch wenn es so erscheint, auch wenn es ein öffentliches Recht gibt, kann nicht substanziell noch einmal verrechtlicht werden. Das heißt, der Staat selbst ist in letzter Instanz keine rechtlich gebundene Institution. Und es kann anders auch gar nicht sein. Das heißt, wenn ich den Staat will und das öffentliche Recht will, dann muss ich zugleich auch wollen, dass der Staat notfalls sich nicht mehr an die Gesetze hält und ein direkter Maßnahmenstaat, ein direkter Gewaltstaat wird. Auch dieser Widerspruch ist notwendig im Kapitalismus vorhanden und das hat natürlich auch Konsequenzen für solche Dinge wie internationales Recht. Und das kann sich jeder konkret vorstellen, nachdem ich das Thomas Hobbes Zitat vorgelesen habe, das sagt eigentlich schon alles. Den Gesetzen aber, die der Souverän selbst erlässt, ist er nicht unterworfen. Also die konstitutionelle Bindung dieser Herrschaftsgewalt stellt mit dem Gesetz auch einen Richter und eine Gewalt zu seiner Bestrafung über ihn, was die Schaffung eines neuen Souveräns und aus demselben Grund wieder die Schaffung eines Dritten zur Bestrafung des Zweiten bedeutet und so endlos weiter. Es gibt natürlich internationale Organisationen, die das versuchen, aber letztlich können auch diese Organisationen diesem Zirkel der Souveränität nicht kommen. Ich könnte jetzt noch auf Demokratie eingehen, aber dann würde ich meine Sprechzeit überschreiten. Vielleicht kann man das in der Diskussion ja noch erwähnen. Gut. Ja.